Zweites Kapitel: Die Beziehung der hellenischen Zivilisation zu Kurden und Türken. Um die Irrtümer einer oberflächlichen Analyse zu vermeiden, ist es wichtig, die Beziehung der heutigen Republik Griechenland zur Republik Türkei und zur kurdischen Frage punktgenau zu analysieren. Das umfasst auch das Verhältnis zu Europa. So wie Mesopotamien als Wiege der Zivilisation gilt, betrachtet sich die hellenische Zivilisation als Wiege der europäischen Zivilisation. Beide haben also tiefe historische Wurzeln. Dass selbst bezüglich eines so einfach erscheinenden Problems wie des Zypern-Konflikts keinerlei ernsthaften Schritte für eine Lösung unternommen werden, hat historische Ursachen. Das gilt ebenfalls für den völlig inakzeptablen und schwer verständlichen Verrat bei meiner Einreise, der auf einem abgekarteten Spiel basierte. Ohne sowohl die 1000 Jahre umfassenden kurdisch-türkischen Beziehungen als auch die Kontakte zwischen Anatolien und der hellenischen Welt historisch umfassend zu definieren, kann man dieses hochkomplizierte Beziehungsgeflecht, das in gewisser Weise dem arabischen, israelischen, gordischen Knoten ähnelt, nicht begreifen. Daher wird unsere Analyse detailliert ausfallen, was für unsere ideologisch-politische Auseinandersetzung von vitaler Bedeutung ist. A. Die Anfänge der hellenischen Zivilisation. Die hellenische Zivilisation sollte weder kleingeredet noch verleugnet noch übertrieben dargestellt werden. Insbesondere müssen die ursprünglichen Quellen richtig interpretiert werden, um das heute immer noch bestehende griechische Paradoxon zu verstehen. Die hellenische Zivilisation spielt im Wesentlichen die Rolle eines Bindeglieds, welches sowohl die neolithische Revolution als Übergang zu sesshaften, landwirtschaftlichen Lebensformen als auch die städtische Revolution aus dem Mittleren Osten nach Europa vermittelt. Um 7000 vor Christus lernen die Vorfahren der Griechen über Anatolien die wesentlichen Errungenschaften des neolithischen Zeitalters kennen. Wie ganz allgemein im Mittelmeerraum erlebt auch die Halbinsel eine neolithische Ära, lange bevor sich hellenistische Stämme formieren. Um 2000 vor Christus breitet sich hier die Zivilisation der Stadtstaaten aus. Troja stellt das Tor an den Meerengen dar, durch das die mesopotamische Zivilisation, die aus Sumer stammte, vermittelt durch die Hurriter und Heriter nach Europa getragen wird. Seine große Bedeutung erlangt Troja aufgrund dieser Besonderheit. Die Rolle, die New York für die USA oder Florenz für die europäische Renaissance spielte, spielte Troja ab 2000 vor Christus für die griechische Halbinsel und nach für den gesamten europäischen Kontinent. Durch dieses Tor erreichen die zivilisatorischen Werte von Jahrtausenden den Westen. Mittlerweile diskutiert man in Wissenschaftskreisen, ob die Wiege der europäischen Zivilisation nicht in Wirklichkeit Anatolien oder doch die griechische Halbinsel ist. Nach 2000 vor Christus werden wir Zeugen der Wanderung der nördlichen Stämme, die durch die neolithische Revolution ausgelöst und angeschoben wird und von der europäischen Atlantikküste bis zur Pazifikküste und dem Chinesischen Meer reicht. Diese Wanderungen sind Angriffe von Stammesverbänden und Volksstämmen auf der Stufe der höheren Barbarei, die von den Reichtümern und Attraktionen der zivilisierten Gebiete von Indien bis Ägypten angezogen werden. Sie werden durch die städtische Zivilisation zunächst beeindruckt, dann beeinflusst und schließlich absorbiert. In Folge leisteten sie in Form der chinesischen, indischen, iranischen, hethitischen oder des westlichen Ausläufers der hellenischen Zivilisation ihren Beitrag zu einem neuen geschichtlichen Abschnitt. Es handelt sich um eine Art riesige Synthese zwischen der Population der alten städtischen Zivilisation und den barbarischen Einwanderern. Dass Hellas so bedeutend wird, liegt daran, dass es der äußerste Vorposten auf dem europäischen Kontinent ist. Zusätzlich profitiert man sowohl über Anatolien von Einflüssen aus der mesopotamischen Zivilisation als auch über die Insel Kreta von der ägyptischen Zivilisation. Dazu kommt noch der direkte Einfluss der phönizischen Zivilisation im Libanon, eine Synthese aus Sumer und Ägypten. Um 1500 vor Christus bedienen sich die hellenischen Stämme erheblich aus diesen zivilisierten Gebieten. Als erstes erfolgt gegen 1200 vor Christus die Einverleibung der mykenischen Zivilisation. Ab 1000 vor Christus unternehmen die früheren Hellenen hochmotiviert und schlagkräftig einen neuen Angriff. Nach dem Fall Trojas beginnt an der Westküste Anatoliens eine Phase bahnbrechender Entwicklungen. Die Eroberer formieren sich auch namensmäßig neu als Dora, Iona und Aeolia. Dieser Prozess findet im Epos Ilias von Homer seinen stärksten erzählerischen Niederschlag. Dass die Ilias für die westliche Kultur derart bedeutend ist und ihre grundlegende literarische Quelle darstellt, liegt nicht zuletzt an der historischen Rolle Trojas. Erstmals fällt ein bedeutender Vorposten der Zivilisation des Ostens durch die Hand des gerade erstarkenden westlichen Hellas. Das Tor für eine Ausbreitung nach Osten steht nun weit offen. Trojas Fall ereignete sich um 1200 vor Christus. Es entsteht zwischen den auch als Seevölkern bezeichneten und hauptsächlich aus Hellenen bestehenden Siedlern und der mittelöstlichen Zivilisation die Synthese einer neuen kulturellen Identität. Vom östlichen Mittelmeer unter dem Namen Philistia bis zur Pontuskultur an den Ufern des Schwarzen Meeres. Dies ist die Entstehung und Entwicklungsdialektik der hellenischen Zivilisation. In dieser Epoche werden die Hellenen von Völkern wie den Hethitern, den Phrygiern, den Lydiern, den Lykiern und den Luviern zunächst beeinflusst. Später erfolgt eine gewaltsame Assimilation und erfolgreiche Absorption. Diese Essenz des Zeitalters der Hellenisierung Anatoliens ist die Tatsache, dass man sich eine reiche Zivilisation unterwarf. Es handelte sich dabei um Zivilisationen, deren Grundsteine um 8000 vor Christus gelegt wurden und die sich seither entwickelt hatten. Ähnliches spielte sich in Spanien und Italien ab, doch die eigentliche Entwicklung finden an den beiden Küsten der Ägäis statt. Die Mächte, die in jener Zeit die Hellenen im Osten aufhalten, sind vor allem das Assyrische, das Uraträische, das Medische und das Persische Reich. Die Assyrer, die nach der Niederlage der Hethiter zur vorherrschenden Macht wurden, übernahmen bis zu ihrem eigenen Fall die Rolle, die Hellenen ständig in den Westen Anatoliens zurückzudrängen und sie zu zwingen, dort zu bleiben. Ähnliches taten die Uraträer. Am meisten trug aber der medische Herrscher Kyaxares dazu bei, sie aufzuhalten. Im 585 vor Christus ausgetragenen Krieg zog er die Grenze beim Fluss Halys. Darüber berichtet der Philosoph Thales von Milet in seinen Schriften. Der Begriff Medea hat in der hellenischen Geschichte und Mythologie eine höchst interessante Bedeutung. Herodot schreibt in seinen Historien sehr viel über die Meder, die Perser scheinen eher unbedeutend. In der hellenischen Politik ist in jener Zeit Medismus, die Kollaboration mit den Medern, ein häufig verwandter Begriff. Da es modern ist, mit den Medern kollaborieren zu wollen, ist die politische Ausrichtung zweigeteilt. Dafür oder dagegen. Zu Zeiten des darauf folgenden Persischen Reichs verschärft sich diese Spannung noch und beherrscht das ganze Leben. Von 550 vor Christus bis zu den Eroberungen Alexander des Großen um 330 vor Christus kann man im vollen Umfang von einer medisch-persischen Vorherrschaft sprechen. Diese Epoche ist auch diejenige, in der gleichzeitig die Hellenen in den Palästen des Ostens die Kunst des Regierens erlernen. Teilweise übernehmen sie auf politischem Gebiet auch Vorbilder der ägyptischen Zivilisation. Die auf politischem, ökonomischem und sozialem Gebiet gesammelten Erfahrungen schlagen sich bei der Gründung des klassischen Athens effektiv nieder. Die Synthese, die im Zentrum Athen entwickelt wird, ist tatsächlich der Beginn der europäischen Zivilisationsentwicklung. Es wird eine kreative Synthese geschaffen. Philosophen, Künstler und Politiker geben bahnbrechende Impulse für Entwicklungen. Diese Zivilisation, die von 600 bis 300 vor Christus ihr goldenes Zeitalter erlebt, ist eine Hauptkomponente der gegenwärtigen Zivilisation. Der hellenistische Feldherr Alexander überzieht den Mittleren Osten mit einem gewaltigen Invasionskrieg, bricht die 200-jährige Vorherrschaft der Perser und erbeutet die in ihren Palästen angehäuften Schätze. Er ahmt geradezu leidenschaftlich die Feldzüge des persischen Imperators Darius des Großen, 520 bis 485, im Osten und Westen nach. Auch er zeigte sich stark genug, von den Ufern der Donau bis zum Indus weitreichende Eroberungen erfolgreich durchzuführen. Auf der Grundlage dieser Eroberungen wird eine Vielzahl von Sklavenhalterstaaten gegründet. In einer neuen Epoche setzt sich der Hellenismus in Ägypten in der ptolemäischen Dynastie fort. Deren Hauptstadt Alexandria ist das primäre Kulturzentrum jener Zeit. In Anatolien lebt die Zivilisation hauptsächlich im Königreich Pergamon weiter. Die postalexandrische Epoche der Seleukidenherrschaft, die ihr Zentrum in Mesopotamien hat, erweist sich als überaus einflussreich. In der Geschichte stellt diese Epoche des Hellenismus von 300 vor Christus bis ca. 250 nach Christus, insbesondere auf kulturellem Gebiet, eine glänzende ost-westliche Synthese dar. Sie ist die letzte kreative Kraft der Sklavenhalterzivilisation. Auch das sklavenhalterische Rom repräsentiert im Grunde diesen Geist und diese intellektuelle Kraft. Die Lateiner fügen dieser Epoche nichts Wesentliches hinzu. Die großen Reiche Rom und Byzanz, 31 vor Christus bis 1453 nach Christus, tragen nichts Neues zur beschriebenen Ost-West-Synthese des Hellenismus bei. Markantes Merkmal dieser Epoche ist, dass durch endlose Angriffe auf die reichen Gebiete des Ostens die massive Unterdrückung und Ausbeutung der Menschheit auszubauen. Die Aufbrüche in Form von Christentum und Islam sind dem Wesen nach Aufstands-, Befreiungs- und Friedensbewegung gegen Rom und Byzanz, durch die die ideologische, politische und militärische Vorherrschaft von der östlichen Zivilisation auf den Westen übergegangen war. B. Athen. Demokratie und Demagogie. Das Ursprungszentrum der hellenischen Zivilisation ist die Athenopolis. Athen ist nicht nur eine Stadt, sondern eine neue Staatsform und ein neuer kultureller Lebensstil. Im Inneren kämpft es in der ihm eigenen Weise gegen Sparta, außen gegen den Staat, dessen Zentrum Persepolis war. Es gebrauchte die fortschrittlichste Waffe der Sklavenhalterklasse, die Demokratie. Am Ende brachte diese Waffe den Sieg gegen alle anderen hellenischen Städte, ebenso wie gegen die Städte des Ostens. Sie sorgte für eine der reichsten und kreativsten Formen der Sklavenhalterzivilisation. Sie trug entschieden dazu bei, dass die Menschen von der mythologischen und religiösen Denkweise, die über Jahrtausende das Bewusstsein und die Handlungsweise des Menschen bestimmt hatten, zur philosophischen Denkweise übergingen. Sokrates, Platon und Aristoteles sind die Propheten dieser Denkweise. Die Kunst löst sich zum ersten Mal von religiösen Zeremonien und erlangt eine gewisse Unabhängigkeit. Eine beträchtliche Zahl neu gegründeter philosophischer und künstlerischer Schulen hat starken Zulauf und hinterlässt in allen hellenischen Gebieten bleibende Eckpfeiler fortschrittlicher neuer Lebensweisen. Die Wissenschaften, vor allem Medizin, Geometrie, Physik, Arithmetik und Astronomie erreichen ein hohes Niveau. Es ist unbestritten, dass diese Fortschritte mit der Athener Demokratie zusammenhängen. Jedoch schreckte dasselbe Athen nicht davor zurück, Sokrates, der genau das Symbol dieser Zivilisation darstellte, zum Tod zu verurteilen. Wie können wir diesen Widerspruch erklären? Es gehört untrennbar zum Charakter Athens, sowohl die Wiege der Demokratie als auch das Zentrum und Wiege der Demagogie, der subtilen Lüge zu sein. In Athen lebten einerseits diejenigen, die aus den großen zivilisatorischen Errungenschaften der Menschen eine neue Synthese formten, andererseits existierte auch eine starke, parasitäre Aristokratenschicht, die die Ausbeutung der Sklaven höchst gerissen und hinterhältig praktizierte und sich nur um die Feinheiten der Kunst der Herrschaft in der Sklavenhaltergesellschaft kümmerte. Es ist die andere Seite der Medaille, dass diese Klasse die demagogische Ausdrucksform der Demokratie gefunden hatte und den Demos, das Volk von Athen, wie eine Schafherde vor sich hertrieb. Es kommt sogar dazu, dass Demokratie und Demagogie ununterscheidbar werden. Auch dies ist ein Geschenk Athens an die Menschheit. Die Geschichte ist Zeugin, dass es außer der wahren Liebe zur Demokratie, etwa von Perikles, auch zahllose Athener Politiker gegeben hat, die ohne mit der Wimper zu zucken mehrfach niederträchtig Verrat praktizierten. Der Prozess gegen Sokrates ist ein kleines Beispiel für diesen Sachverhalt. In der Ilias wird erzählt, dass die Göttin Athene den unbesiegten Hektor in eine Schlacht treibt, die er verlieren muss, indem sie in die Gestalt seines Bruders Deiphobos schlüpft und Hektor zum Kampf aufhetzt. Gegenüber Sokrates wird quasi das gleiche Spiel gespielt. Solche Vorfälle zeigen, dass sich auch in der hellenischen Kultur schon von Anfang an ein aristokratisches, despotisches Element herausbildet. Die Klasse der Sklavenhalter, wenn wir es noch weiter verallgemeinern, die herrschende Ausbeuterklasse kann, nur durch eine demagogische Kultur, in der Verschwörertum seinen festen Platz hat, das Volk ausbeuten und regieren. Laut der hellenischen Mythologie hat Zeus Athene aus seiner Stirn geschaffen. Wenn wir Zeus als Symbol für den aufsteigenden hellenischen Despotismus betrachten, verstehen wir besser, wie der Doppelcharakter der Göttin Athene, die aus seinem Kopf geboren wurde und der in ihrem Namen gegründeten Stadt Athen entstehen konnte. Wir dürfen uns nicht verwundern, dass es nicht einmal einem Philosophen wie Sokrates gelang, diese Eigenschaft Athens zu entschlüsseln. Athen bot unter dem Deckmantel der Demokratie immer auch die ausgefeiltesten Beispiele für persönlichen Despotismus und Klassendespotismus, was unter anderem zu Konflikten mit Sparta führte. Das Königreich Sparta steht für die Aufrichtigkeit und Tapferkeit, wenn auch in der Form des Königreichs. Herodot erwähnt in seinen Historien die Wut Darius des Großen über die Hinterhältigkeit Athens. Es wird berichtet, er habe seinen Koch aufgetragen, ihm bei jedem Mahl dreimal zuzurufen: »Herr, vergiss nicht die Athener!« Und er sagt: »O Zeus, gewähre mir, dass ich mich an den Athenern rächen kann.« Wenn also Sokrates, Platon, Aristoteles und Perkiles die eine Seite der Athener Demokratie darstellen, so stehen zahllose Demagogen und hinterhältige Lügner für ihre andere Seite. Dieser widersprüchliche Charakter der hellenischen Kultur liegt bis heute bei der gesamten westlichen Kultur zugrunde. Tief in dieser Tatsache verborgen ist das reiche kulturelle Erbe, auf das sich die hellenische Kultur stützt. Wenn diese Kultur aus vier Strängen zusammengefügt worden ist, Anatolien, Phönizien, Ägypten und Kreta, wird es einer beachtlichen Demagogie bedürfen, um dies zu verheimlichen. Die Hellenen bewiesen Kreativität, trugen durch erfolgreiche Aneignung zu einer Transformation bei, schreckten aber auch nicht davor zurück, Elemente, die sie nicht verdauen konnten, sich selber gut zu schreiben. Während im System der hellenischen Götter oft simple Imitation der sumerischen und ägyptischen Götter vorherrscht, besteht ihr eigener Beitrag in einer Theologie mit menschlichem Antlitz. Hesiod ist eigentlich der Hauptprophet der hellenischen Version der sumerozentrischen Theologie. Die homerischen Epen Ilias und Odyssee sind in der Essenz eine weiterentwickelte Form hurritischer und hethitischer Version des Gilgamesch-Epos. Wenn man die ursprüngliche sumerische Mythologie und Theologie genau betrachtet, kann man deutlich feststellen, dass diese symbolisch das Gottkönigtum der aufsteigenden Sklavenhalterzivilisation ausdrückten. Alle späteren Lehren von den Göttern haben diese originäre Struktur übernommen, ausgeschlachtet und an örtliche Gegebenheiten angepasst, den Menschen präsentiert. Alle Kunstformen und insbesondere die Literatur, sogar die Philosophie und Wissenschaft, tragen bis heute deutliche Spuren dieser Tradition. Auch die Götter, die Saddam und Bush mit einem »Meiner ist stärker« in die Arena führten, haben das Glück, welch ein Zufall, dort geboren zu sein, wo dieser Krieg ausgetragen wurde. Es ist wirklich eine furchtbare Tatsache, dass sich alle Strukturen von Basis und Überbau in der Zivilisation, die auf menschlicher Arbeit und dem Wert des Mehrprodukts aufgebaut sind, seit ihrer Entstehung im Wesentlichen nicht verändert haben. Demagogie und Lüge existieren nur, damit diese Tatsache unbemerkt geschluckt wird. Wissenschaft, Philosophie, Religion und Kunst dagegen haben die Funktion, das Menschsein erträglicher zu machen. Reicht das nicht aus, greifen letztendlich die Mittel der Massakerkultur, bei der im Extremfall tausendfache Kreuzigungen stattfinden, Menschen in Arenen den Löwen zum Fraß vorgeworfen und Hügel aus abgeschlachteten Menschenköpfen aufgeschichtet werden. Pogromartige Feldzüge werden mit Attributen wie Heldenhaftigkeit oder göttliche Heiligkeit legitimiert. In Kerkern und mit Folter jeglicher Art wird Herrschaftssicherung betrieben. Der Menschheit bleibt nichts übrig, als sich dieser Geschichte des Terrors zu unterwerfen. Der Beitrag der hellenischen herrschenden Klasse hierzu ist, die Demokratie, die reich an Feinheiten war, demagogisch zu verzerren. Dass Sokrates eigenhändig den Schierlingsbecher trinkt, ist die hellenische Version dieser Terrorkultur des Systems. Man darf sich nicht wundern, erst nachdem ich das Entsetzliche der Lage, in die sie mich gedrängt haben, erlebt hatte, sollte ich begreifen, dass ich zuerst die Zivilisation der Klassengesellschaft und den Hellenismus als einen Teil davon richtig verstehen musste, um all dies zu erkennen. Es gibt manche Wahrheit, die man nicht verstehen kann, ohne sie erlebt zu haben. Ein letztes muss ich noch hinzufügen. Alle Völker haben seit Beginn der Zivilisation diesen Regierungsstil der emporstrebenden und despotischen Herrenklasse, der Lügen, Demagogie, Folter und Massaker beinhaltet, intensiv erlebt und tun es bis heute. Das freie Individuum und das freie Volk sind bis heute ein Traum. Eine relative Freiheit genießen nur hierarchische Autoritäten im Verhältnis untereinander. Was sie den Völkern und Individuen vorspiegeln, sind alle möglichen endlosen Anstrengungen, die doch nur unverbesserliche Hoffnung leere Illusionen und trügerische Ergebnisse zeitigen. C. Griechen und Kurden. Bei der Betrachtung der Beziehung zwischen dem Hellenismus und den Kurden kann man bis zu den Hethitern zurückgehen. Die Hethiter formierten sich in der Epoche, in der sich die sumerische Zivilisation nach Obermesopotamien ausbreitete, als ein nach Anatolien hinreichender Zweig der Hurriter, welche zu den benachbarten protokurdischen Bergvölkern gehörten. Wissenschaftler gehen davon aus, dass sich diese Formation durch eine Vermischung von aus dem Norden kommenden Barbarenstämmen mit lokalen zivilisatorischen Elementen bildete. Man kann eine sprachliche und kulturelle Verwandtschaft der Hethiter mit den Ariern und Hurriten nachweisen. Von 1700 bis 1200 v. Chr. Reichte das hethitische Reich, dessen Zentrum Hattusha war, bis an die ägäische Küste heran. Seinen äußersten Punkt bildet der relativ autonome Stadtstaat Troja. Die Hethiter waren die ersten, die die Ägäisküste zivilisierten. Als sich um 1200 v. Chr. Die zentralistische Struktur der Hethiter durch Angriffe vorwiegend hellenischer Stämme, auch als Seevölker bezeichnet, die über die Meerengen kamen, sowie der Assyrer, der letzten Vertreter der sumerischen Zivilisation, die von Süden her vordrangen, auflöste, bildete sich in ihren Ländern erneut kleine Fürstentümer. Im Westen entstanden eher zentralistische politische Strukturen unter den Namen Phrygien, Lydien, Karien und Lykien. In den Siedlungsgebieten der Hurriter in Zentralmesopotamien traten die Mitanni auf den Plan, ein anderer protokurdischer Zweig. Als die Assyrer neben den Hethitern auch die zentrale Struktur der Mitanni auflösten, entwickelte sich die urarträische Zivilisation 900 bis 600 v. Chr. Mit Van als Zentrum. Es zeigt sich, dass sich in der Epoche der Urartäer erstmals zu direkten Kontakten und Interaktionen der Protokurden mit den Hellenen kam. Obwohl die Hellenen in Westanatolien alle Volksgruppen nach und nach absorbierten, gelang ihnen Gleiches gegenüber den kurdischen Stämmen nicht. Entscheidend dabei ist, dass diese sich auf eine weit zurückreichende Vergangenheit stützten, erste neolithische Strukturen schon um 10.000 v. Chr. Herausgebildet hatten und daher einen stabilen kulturellen Kern besaßen. Wahrscheinlich hat kein Volk in der Geschichte so lange und so tief in der neolithischen Kultur gelebt wie das kurdische. Dabei spielen auch die rauen geografischen Bedingungen eine wichtige Rolle. Weder die aus dem Norden einströmenden skythischen Stämme noch die aus dem Süden vorstoßenden semitischen Stämme und die sumerischen zivilisatorischen Mächte noch die aus dem Westen heranwallenden hellenischen Stämme konnten die kurdische Kultur und Landschaft völlig in Besitz nehmen und sie entscheidend kulturell beeinflussen. Mit den Urartäern und der später gegründeten medischen Konföderation entwickelten sich die kurdischen Stämme deutlich weiter in Richtung einer gesellschaftlichen und politischen Union. Dies ist eine Epoche des Kontakts mit den Medern, die die Hellenen so sehr beeindruckten. Die Beziehung des Helden Theseus, über den der Gründungsmythos Athens berichtet, zu Meda ist sehr prägnant und interessant. Auch was Meda im Mythos von Jason und den Argonauten zustößt, fordert zur Interpretation heraus. Obgleich die Meder in der mythologischen Sprache als Begriff nicht vorkommen, zeigt sich, dass mehr von medischer als von hellenischer Stärke die Rede ist. Die Epoche der Beziehung zu den Persern konkretisiert sich hauptsächlich in der Beziehung zu den Medern. Dabei spielt natürlich eine wichtige Rolle, dass die Meder Nachbarn der Hellenen sind. Die Art und Weise, wie Alexander den Widerspruch Hellenen-Meder-Perser löst, ist ein Experiment, das auch heute noch beachtlich und lehrreich ist. Er vermischt zwei unterschiedliche Kulturen und es gelingt ihm, dabei eine historische Synthese zu schaffen. In der Geschichte gibt es kaum ein Beispiel dafür, dass eine Ost-West-Synthese so viel Erfolg hatte. In den Gebieten, in denen die Kurden hauptsächlich leben, bilden sich nach den Seleukiden drei wichtige politische und kulturelle Einheiten heraus, die über Jahrhunderte existieren. Kommagene mit der Hauptstadt Samosata beim heutigen Adiyaman, Abgar bei Urfa als Zentrum und Palmyra in Nordsyrien erlebten von ca. 250 v. Chr. Bis ca. 250 nach Chr. Eine kulturelle Blütezeit. In dieser 500-jährigen Periode vermischten sich die Kulturen. Es findet ein reicher Austausch von Sprache und Kultur statt. Nicht nur materielle, sondern auch ideelle Werte, Religion, Götter, Vorstellungen werden gegenseitig übernommen. Es findet eine tatsächliche Globalisierung statt. Das Christentum, viele gnostische Sekten und die bemerkenswerte Lehre des Mani sind Produkte dieser Zeit. Die fortschrittlichste religiöse Lehre jener Zeit, der Manichäismus, trägt alle Eigenschaften einer universellen Strömung, die der Frontstellung Rom-Sasani die Stirn bietet. Ihre Geburtsquelle ist das mittlere Euphrat- und Tigrisbecken. Sie hat einen universalen Anspruch und schaffte es tatsächlich, sich über die ganze Welt zu verbreiten. Während der Hellenismus durch das Christentum an Substanz verlor, kam er durch den Aufstieg von Byzanz erneut zur Blüte. Dass im Iran die Dynastie der Parther gestürzt wurde und die Dynastie der Sasaiden an die Macht gelangte, führte zu einem Wiederaufflammen der Ost-West-Gegensätze. In dieser Epoche der Auseinandersetzung von 200 bis 640 nach Christus erfuhren beide Zivilisationen hohe Verluste. Für die Kurden, deren Gebiete sich genau im Zentrum der Gefechte befand, wurde sie zu einer Epoche der Zerstörung. Der folgende arabisch-islamische Aufbruch und seine Auseinandersetzung mit den christlichen Byzanz verwandelt ganz Anatolien und Obermesopotamien in ein einziges Schlachtfeld für Krieg und Dschihad. Diese Epoche war gleichzeitig diejenige, in der ein Wandel von der Zivilisation der Sklavenhaltergesellschaft zur Zivilisation der Feudalgesellschaft eintrat. Die Trennung Ost-West durch religiöse Feindschaft erbringt Folgendes. An die Stelle kulturellen Austauschs tritt eine zunehmende Entfremdung. Die Begriffe Kafir, Ungläubiger und Gottloser gewinnen an Bedeutung. Zwischen benachbarten Völkern wachsen ideologische Mauern. In der arabisch-umayyadischen und abbasidischen Epoche des Islams werden die Begriffe auf Byzanz durch den Missbrauch des ursprünglich heiligen Begriffs Dschihad zu Mitteln eines neuen Lebensstils. Byzanz dagegen versucht beharrlich, das römische Erbe zu bewahren. Mit dem Sturz der Sasaniden wird der Weg für den Islam in den Iran und ganz Zentralasien frei. Die Ost-West-Trennung wird zu einem schier unüberwindlichen Graben zwischen Christentum und Islam. Bevölkerungsgruppen, die gestern noch befreundet waren, werden gegeneinander aufgehetzt und finden sich als Feinde in religiösen oder konfessionellen Kämpfen wieder. Den feudalen Mächten gelingt es, durch das neue System des Sultanats ihre Interessen zu wahren und ihren ideologischen und politischen Boden zu festigen, während sie ihre Bevölkerung in sinnlose Feindschaft hetzen. Die Völker, die in dieser Epoche am meisten verlieren, sind die an der Grenze lebenden islamisierten Kurden und die christianisierten Assyrer, Armenier sowie die Griechen Anatoliens, auch als Romäer bekannt. Die Religionskriege bedeuten eine ständige Schwächung dieser Völker und ihrer Kulturen und bringen sie in Gefahr, im Schmelztiegel der Herrschenden eingeschmolzen zu werden. Als gegen Ende des 11. Jahrhunderts die Kreuzzüge beginnen, wird die Situation noch auswegloser. Die in Schwierigkeiten geratenen arabischen Herrscher ernennen zahlreiche kurdische und türkische Militärkommandanten, durch die sie ihre eigene Macht zu stärken versuchen. Durch die kurdische Dynastie Sayl ed-Din Eyyubis, Sultan Saladin, und die türkische Seldschuken-Dynastie werden Türken und Kurden nun zu den wichtigsten Verteidigern des Islams gegen Byzanz, die Kreuzfahrer und die Mongolen. Aus Sicht der Kurden sind die Hellenen nun ein vergessenes, entfremdetes Element. Das über Jahrhunderte bestehende Zusammenleben ist einer durch religiöse Entfremdung geschürter Feindschaft gewichen. Im Inneren Anatoliens haben die Türken die Aufgabe übernommen, den Islam zu verteidigen und zu verbreiten. Zwischen die Kurden und die anatolischen Griechen schieben sich nun immer breiter werdende Landstriche türkischer Volksgruppen. D. Griechen und Türken. Einen bedeutenden Teil der griechisch-türkischen Beziehungen im Mittelalter bildeten die Interaktion und Auseinandersetzung zwischen dem türkischen Sultan und seinen Fürstentümern, die den Islam verteidigten und für seine Ausbreitung sorgten, und den Hellenen, die dasselbe in Bezug auf das orthodoxe Christentum taten. Mit dem Sieg in der Schlacht bei Manzikert im Jahr 1071 verschob sich das Gleichgewicht in diesen Beziehungen und Auseinandersetzungen zugunsten der türkischen Stämme. Bei ihrem Zug durch Anatolien verfolgten die türkischen Stämme eine Politik, die hauptsächlich auf Zusammenarbeit mit den Kurden beruhte. Ziel war es, die Kurden als islamische Verbündete zu gewinnen, um sie nach Anatolien ausbreiten zu können. In der Schlacht von Manzikert wird die Politik Alp Arslans klar erkennbar. Während die groß-seldschukischen Sultane sich mehr in den Iran hinein ausbreiteten, zogen die anatolischen Seldschuken nach Westen. Während diese Ausbreitung der Türken nach Anatolien stets zum Nachteil der christlichen Romäer und Armenier erfolgte, nahm der Islam auch auf kulturellem Gebiet nach und nach eine beherrschende Stellung ein. Dafür spielte eine große Rolle, dass die Methoden der türkischen Stammesführer flexibler waren und mehr Freiraum ließen als die überalterte, feudale, byzantische Struktur. Ob nun in der Epoche der Seldschuken oder der unmittelbar darauf folgenden osmanischen Sultane, das Schicksal Anatoliens, türkisiert und islamisiert zu werden, ist mittlerweile unausweichlich. Es folgen Eroberungen auf dem Balkan. In jener Epoche herrscht in Europa ein sehr konservativer Feudalismus. Die Türkisierung und Islamisierung machen nicht beim politischen und ideologischen Überbau halt. Während die herrschende Oberschicht mehr der offiziellen sunnitischen Islamform anhängt und eine Sprache benutzt, die man als arabisch-persisch bezeichnen kann, nimmt das Volk an der Basis das oppositionelle Alevitentum an und spricht ein reines Türkisch. Die Herausbildung von Klassen und ihre räumliche Ausbreitung erfolgen gleichzeitig. Mit der Eroberung von Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, im Jahre 1453, erlebt der Hellenismus abermals einen großen historischen Rückschlag. 2000 Jahre Siedlungsgeschichte werden mit einer Niederlage beendet. Es folgt die sukzessive Eroberung aller Siedlungsgebiete der Griechen. Sultan Mehmed, der Eroberer, schließt die Phase um 1470 ab. Auch das von Griechen bewohnte Pontusgebiet am Schwarzen Meer gerät unter seine Herrschaft. Jedoch bleibt die Wirkung der osmanischen Politik oberflächlich. Die religiösen und kulturellen Besonderheiten der unterworfenen Völker bestehen überwiegend weiter. Zum Beispiel bekommt der griechisch-orthodoxe Patriarch in Phena Religionsfreiheit garantiert. Die Kirche existiert weiterhin als mächtige Institution. Die griechischen Bauern sind weit davon entfernt, aufständisch zu reagieren. Die griechischen Händler besitzen Einfluss im Osmanischen Reich. Die aufstrebende kapitalistische Zivilisation in Westeuropa beeinflusst zunächst die Griechen direkt. Die hellenische Zivilisation, die in Europa ein gewisses Ansehen genießt und nach geradezu wiederentdeckt wird, stärkt nationalistische Gefühle und man versucht eine Revision der historischen Ereignisse. Die Moderne als neuer Abschnitt wird mit dem Aufstand von Morea 1821 unter Führung der Kirche eingeleitet. Der Hellenismus kann die Lage, in die er nach einer großen historischen Vergangenheit gestürzt ist, nicht akzeptieren. Er ist wie von einem Türkensyndrom befallen, das sich nach und nach verschlimmert. Die türkisch-griechischen Beziehungen verschlechtern sich danach sowohl durch russische als auch europäischen Einfluss zusehends. In der Epoche des Zusammenbruchs des Osmanischen Reichs wächst die Begierde der Griechen, das Verlorene zurückzugewinnen. Vor und nach dem Ersten Weltkrieg glaubt man, die historische Gelegenheit sei gekommen. Man begnügt sich nicht mit den Gewinnen aus den Balkankriegen. Man glaubt, die Rückeroberung Anatoliens sei an der Reihe, unternimmt in diesem Sinne die Besetzung Izmirs und gelangt bis kurz vor Ankara. Doch Mustafa Kemal stoppt die weitere Besetzung. Durch den Verrat der Westmächte geschwächt, erfahren im Osten die Armenier und im Westen die anatolischen Griechen ein tragisches Schicksal. Eigentlich hatte das armenische, griechische, türkische und kurdische Volk seit Jahrhunderten eine Tradition des friedlichen Zusammenlebens geschaffen. Wenn es die Profitgier der bürgerlich-feudalen Oberschicht nicht gegeben hätte, hätten diese Völker weiter im gleichen Gebiet freundschaftlich und friedlich zusammenleben können. Der Nationalismus, die Krankheit des Kapitalismus, legte gerade die Lunte an diese tausendjährige Tradition und Kultur des Zusammenlebens, indem er diese Freundschaft vergiftete und sie in Feindschaft verwandelte. Diese Feindschaft ist gefährlicher als die feudalen Religionsstreitigkeiten. Der Nationalismus ist wie ein gnadenloses Band, der die oben einsam macht und die unten verbrennt. Die chauvinistische griechische Oberschicht und die Kirche waren dabei die treibenden Kräfte. Es wäre nicht richtig, die Schuld ausschließlich dem türkischen Staat zuzuschreiben. Es war im Gegenteil der realitätsfern operierende griechische und armenische Nationalismus, der seinen eigenen Völkern den bedeutendsten Schlag versetzte. Selbstverständlich entstand in dieser Zeit gegen die gefährlich erscheinenden griechischen und armenischen Ansprüche eine türkisch-kurdische Allianz. Wie in der Schlacht von Manzikert 1071 führte dieses türkisch-kurdische Bündnis auch im Nationalen Befreiungskrieg 1922 zum Sieg. Während es bei dem Krieg unter der Führung des Generals Mustafa Kemal für die Türken um nationale Unabhängigkeit und Souveränität in Anatolien ging, beteiligten sich die Kurden mit einem sehr begrenzten Nationalbewusstsein, aber mit guten Absichten an diesem Krieg. Ihnen war es nicht gelungen, wie die Türken ein Befreiungsprojekt zu entwickeln. Jedoch beteiligten sie sich als deren Verbündete mit einer Mentalität des »Was er braucht, brauche auch ich. Was er bekommt oder verliert, bekomme oder verliere auch ich.« In der traditionellen Gesellschaft herrschen solche Vorstellungen vor. Die Ansicht, die Kurden hätten außerhalb oder gar gegen die nationale Befreiung Anatoliens gestanden, wie sie dogmatische Nationalisten vertreten, ist genauso falsch wie die Unterstellung, dass die Kurden zwar an der Bewegung beteiligt waren, aber keine Forderungen nach Freiheit für ihre eigene kulturelle Identität vorgebracht hätten. Das Versäumnis der Kurden zu jener Zeit war, dass sie sich mit Zielsetzungen am Krieg beteiligten, die stark religiös und von Stammeswesen geprägt waren. Als sich ihre Erwartungen in Besitz auf Eigenständigkeit nicht erfüllten, zettelten sie von Spontanität geprägte und schlecht geplante Aufstände an, die keineswegs in ihrem Interesse lagen. Es wäre genauso falsch, hierbei die Schuld der gerade erst mit revolutionären Absichten gegründeten Republik aufzuladen, wie es falsch wäre, alle Aufstände als reaktionär und sinnlos zu betrachten. Heute geschieht genau das Gleiche, wenn der Imperialismus und seine Kollaborateure gesellschaftliche Probleme nutzen, um ihre Irak- und Mosul-Kirkur-Politik mit der Taktik des »dem Hasen Lauf, dem Windhund Fass« umzusetzen. Bekanntlich war die 1923 gegründete Republik Türkei vom Modell der Französischen Revolution inspiriert. Von ihr entlehnte sie ihre ideologisch-politischen Begriffe. Den Anatolienfeldzug der Griechen führt das königlich-griechische Regime mit Unterstützung der herrschenden Mächte des Imperialismus. Die republikanische Revolution dagegen wird von der sowjetischen Revolution unterstützt. Sie hat ihre Relevanz als einer der ersten und kühnsten der nationalen Befreiungskriege, die gerade erst in Kolonien und Halbkolonien beginnen. Die großgriechische Idee endet in einer Tragödie für die anatolischen Griechen. Eine Kultur, die um 1000 vor Christus entstanden war, wurde 3000 Jahre später mit ihrer physischen Auslöschung konfrontiert. Entscheidende Ursache dafür waren, wie so oft in der Geschichte, die Verantwortung der griechischen herrschenden Klasse und deren Politik der Intrigen. Unzählige Male wurden Verschwörungen, Abenteuertum und untaugliche und paradoxe Methoden in Krieg und Politik zu vermeintlichen Kunst verfeinert und konkret umgesetzt. Die Türken profitieren von ihrer reichen Erfahrung und waren erfolgreich. Zuletzt erreichten sie in ihrem nationalen Befreiungskrieg eine überwältigende Türkisierung und Islamisierung Anatoliens. In gewisser Weise war die Zeit für das Griechentum in Anatolien abgelaufen. Anders gesagt, erreichte der Osten einen Landstrich, um den er sich mit dem Westen über 1000 Jahre hinweg ein Tauziehen geliefert hatte. Das Zitat, das sowohl Sultan Mehmed als Eroberer als auch Mustafa Kemal zugeschrieben wird. Hektor ist Achilles gegenüber gerecht, erinnert an diese Vergangenheit. Das große Tauziehen, das im 2. Jahrtausend vor Christus um Troja begann, wurde mehr als 3000 Jahre später wieder an fast der gleichen Stelle, 1915 in der Schlacht bei Çanakkale fortgesetzt, wobei sich diesmal die kulturellen Werte der Völker des Ostens durchsetzten. Wenn man den nationalen Befreiungskrieg Anatoliens interpretiert, lassen sich die kulturellen Beziehungen und Widersprüche zwischen Ost und West in ihrer ganzen Tragweite beobachten. Homers Ilias und Nassim Hikmets Epen der nationalen Befreiung beschreiben diese Konstellation in der Sprache der Poesie auf bemerkenswerte Weise. In der jüngsten Runde des Ost-West-Tauziehens behaupten zwei große Republiken ihre Existenz, die Türkei und Griechenland. Obwohl beide NATO-Mitglieder sind, bestehen die alten Feindseligkeiten bis in die Gegenwart weiter. Nicht einmal eine EU-Mitgliedschaft der Türkei könnte dies beenden, solange die Megalo-Idee des Hellenismus und die Großreichsträume der Türkei weiter bestehen. Jedoch verhindern das heutige Niveau der politischen Institutionen sowie der Wissenschaft und der Technik es mittlerweile, durch Kämpfe und Kriege alten Stils etwas zu erreichen. Wie viel Blut man auch vergießen mag, letztendlich muss das Ergebnis ein effektiver Friede sein, wie dies unter anderem auch im israelisch-arabischen Konflikt notwendig wäre. Es ist humaner, mit der Realität angemessener, alle historischen Probleme mit den Mitteln einer demokratischen Politik zu lösen, auch wenn das einer langen Zeit bedarf. Das trifft auch auf die Beziehungen und Widersprüche zwischen der Türkei und Griechenland zu. Es ist merkwürdig, dass der Verrat und die Verschwörung Athens gegen mich in eine neue und historische Chance für Frieden und Freundschaft in der griechisch-türkischen Beziehung gewendet werden sollte. Vielleicht hat weniger das Erdbeben von Kocaeli zu einer Neuordnung der griechisch-türkischen Beziehung in den 2000er geführt, als das Erdbeben, welches durch meine Auslieferung ausgelöst wurde. Es ist allseits bekannt, dass die USA dabei Regie führten. Ebenso bediente man sich dabei der NATO. Ich muss betonen, dass ich nichts gegen eine positive Entwicklung der Beziehung zwischen Griechenland und der Türkei habe, dass ich aber Zweifel hege, inwieweit eine Friedens- und Freundschaftsinitiative aufrichtig und erfolgreich sein kann, die als Ergebnis eines Komplotts gegen mich zustande kommt. Alle Indizien weisen darauf hin, dass die griechisch-türkischen Beziehungen in dieser gegenwärtigen Phase ein taktisches Niveau nicht übersteigen werden. Wenn wir uns anschauen, was sich auf Zypern abspielt, ist es gar nicht schwer, zu diesem Schluss zu gelangen. Nach meiner grundlegenden Überzeugung sind die despotischen und oligarchischen Machthaber der Oberschicht auch in einem republikanischen System nicht fähig, auf Dauer Frieden und Freundschaft zwischen Völkern herzustellen. Diese Machthaber schließen vorübergehend trügerische Waffenstillstandsallianzen und fingieren Friedensinitiativen, um sie bei einer günstigen Gelegenheit wieder zu annullieren. Die dauerhafte Grundlage für Frieden und Freundschaft sind konsequent demokratische Systeme. Die Formel, je mehr Demokratie, desto mehr Frieden, ist realistisch. Abschließend möchte ich betonen, dass es wichtig ist, die Dialektik der hellenisch-kurdisch-türkischen Beziehung, die historisch bedingt eine komplizierte und tragische Struktur aufweisen, nicht zu ignorieren. Die intensiven Beziehungen und Widersprüche zwischen den Völkern, die im Ost-West-Konflikt an gegenüberliegenden Fronten stehen, dauern bis heute an. Die Menschheit hat der hellenistischen Kultur, die sich auf das Erbe tausender Jahre östlicher Kultur stützt, viel zu verdanken, da sie die Grundlagen für das philosophische Denken schuf. Sie ist die Kultur, die die umfassende Ost-West-Synthese bildete, zuletzt bei der Entstehung der europäischen Zivilisation, indem sie die christlich-religiöse Denkweise nach Europa weitertrug. Die Türken hingegen, gestärkt durch die feudale islamische Revolution und selbst diese stärkend, waren die letzten machtvollen Vertreter der feudalen Zivilisation von Anatolien bis Mitteleuropa. So wie die hellenische Zivilisation die letzte große kreative Kraft des Sklavenhaltersystems ist die türkisch-islamische Zivilisation die letzte schöpferische Kraft des feudalen Systems. Das knapp tausendjährige Ringen dieser beiden Mächte mündete zuletzt in die griechische und türkische Republik. So wie die Kurden Meder am Anfang der hellenischen Kulturepoche eine wichtige Rolle spielten, sind sie auch von unverzichtbarer Bedeutung für die Kultur der Türkei und die Gründung der Republik. Heute suchen beide Republiken Frieden und Freundschaft bei gleichzeitiger Fortdauer von Konflikten wie denen um Zypern und die Ägäis. Das Überwinden der Epoche der Zerstörung und der Übergang zu einer neuen schöpferischen Ära sind eng verbunden mit der Schaffung von Frieden und Freundschaft. Der Weg dahin, das zeigt die historische Dialektik, führt über die Freiheit der Kurden. Die richtige Analyse meiner Entführung hat viel damit zu tun, wie sich diese Freiheit weiterentwickeln wird.